Abschnitt 3 aus Der Schüdderrump, Band 2 von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. Der alte Herr auf dem Lauenhofe litt in der Tat am Leben, und zwar in zwiefacher Beziehung. Erstens im Allgemeinen, wie Frau Jane Warwolf aus Hüttenrode das ganz richtig aufgefasst hatte, und zweitens im Besondern, wie davon selbst dem Junker Hennig von Zeit zu Zeit eine dumpfe Ahnung aufging. Es war ein schwerer Winter für den Chevalier, denn erstens war es auch für ihn keine Kleinigkeit, sich von seinem Zögling trennen zu müssen, und zweitens wurde, je näher diese Trennung rückte, seine Stellung gegen das Fräulein immer misslicher und verdrießlicher. Noch einmal hatte Adelaide von Saint-Ouen, Chevaliere, Haut-Justiciere und so weiter und so weiter, sich gerüstet, de cap en pied, erhoben zum Kampf für ihren Zögling. Konnte sie auch das Verderben nicht vollständig von ihm abwehren, so trat sie doch noch einmal für sein besseres Bewusstsein ein, indem sie dasselbe vor der Abreise des Schlingels mit allem Hohen und Feinen bis zum Rande zu füllen strebte. »Was wird der arme Junge in Halberstadt auszustehen haben, bis sie ihm das wieder aus dem Leibe und der Seele gedroschen haben?« stöhnte die gnädige Frau, und der Ritter von Glaubigern hielt es für seine Pflicht, ein ernstes Wort mit dem gnädigen Fräulein zu sprechen. Ein gerades, ernstes Wort ließ sich jedoch sehr übel mit dem Fräulein reden, denn sie nahm es stets krumm, und in ihrer jetzigen Stimmung nahm sie es natürlich außergewöhnlich krumm. »Mein Gnädiges, wenn ein Mensch von dem hohen Verdienst, welches Sie sich um unseren Knaben erworben, überzeugt ist, so bin ich dieser«, sprach der Chevalier. »Aber, mein Gnädiges, wenn ich mir je erlauben würde, Ihnen gegenüber von einer Danaidenarbeit zu reden, so würde ich es jetzt so tun müssen. Ich bin der bescheidentlich anheimgegebenen Meinung, dass in Halberstadt alles wieder auslaufe.« »Und ich, mein lieber Herr von Glaubigern, bin der Meinung, dass Sie seit längerer Zeit einen Ton gegen mich angenommen haben, den ich ignorieren muss, aber nie verzeihen werde«, erwiderte das Fräulein mit einem Lächeln süß wie Essig und fügte hinzu, »ich fühle mich allen Anfechtungen gegenüber stark genug, meine Pflicht bis zum Äußersten zu tun, und ich werde sie tun, mein Herr Lieutenant, dass ich freilich auf jede Höflichkeit Ihrerseits, mein Herr von Glaubigern, zu verzichten habe, ist mir schmerzhaft, kann mich jedoch in meinen Vorsätzen nur bestärken. Ich bitte, sich also fernerhin nicht mehr durch mich und mein armes Kind irgendeinen Chagrin machen zu lassen, bitte übrigens auch bei Gelegenheit an einem anderen Orte diese meine Sentiments zu kommunizieren.« Als der Ritter diese Sentiments wirklich andernorts mitteilte, ächzte die Frau Adelheid. »Ich sage Ihnen, Alter, in meinem ganzen Leben nicht habe ich das heilige Osterfest so inbrünstig herbeigewünscht als diesmal. Ich habe den Jungen herzlich lieb, und es geht mir schwer, ab ihn in die Welt hinauszuschicken, aber ich will meinem Schöpfer auf den Knien danken, wenn er glücklich vom Hofe ist. Ich fange jedes Mal an zu schwitzen, wenn er mir vor die Augen kommt, und nachher ist mir das Fröhlen mit ihrem Wassereimer mehr als ungesund.« »O liebster Alter, machen Sie es wie ich und gehen Sie beiden so viel als möglich aus dem Wege. Ich versichere Sie, Ostern muss kommen, und was man mit Geduld ausrichtet, das können Sie tagtäglich an mir lernen.« Und endlich kam Ostern wirklich. Gleich einem zweiten jungen Ritter St. Georg zog der Junker zum Kampf mit dem nichtswürdigsten aller Drachen, nämlich der erbärmlichen Gegenwart, aus. »Und das will mein Junge sein, und das schneidet Gesichter, wenn es in die weite Welt hinausgeht«, sprach die Frau Adelheid beim Abschiednehmen mit ziemlicher Entrüstung. »Ich schneide keine Gesichter«, greinte der Junker Hennig, »aber mir sind genug geschnitten worden die letzte Zeit hindurch. Kein Mensch weiß, wie ich heimkommen werde, sagt das Fröhlen, aber mir ist zuletzt alles einerlei.« »Der Junge könnte einen um den letzten Rest natürlicher Abschiedsrührung bringen«, stöhnte die gnädige Frau mit erhobenen Augen und Händen. Jetzt trolle dich, der Wagen wartet, bleib gesund, sei brav und lerne was, auf dass du deinen Vorfahren einmal einen wirklichen, richtigen Grund zur Verwunderung gibst. Was das Fräulein noch am Hof gesprach, ist durch keine Feder dem vollen Wert und Inhalt nach wiederzugeben. Der Chevalier sagte wenig oder eigentlich gar nichts, wir aber benutzen die hoffentlich im Leser durch diese Abschiedsszene hervorgerufene Beklemmung, um ihn zu versichern, dass wir im Folgenden ihn nicht mit den sehr dankbaren, jedoch auch recht bekannten Schulgeschichten Leiden und Freuden behelligen werden. Der Junker Hennig von Laun zeigte sich in den jetzt folgenden Jahren nicht besser und nicht schlimmer als die Millionen guter Jungen, die vor ihm diese Wege beschritten und denen man am Schluss ihrer irdischen Laufbahn das Lob mit in die Grube gab. Kein Licht, aber ein braver Kerl. Dass er seine Ahnen durch außergewöhnliche Gelehrtheit nicht in Verwunderung setzen würde, war seinen Lehrern bald klar. Aber dass er ein wackerer Bursch sei, wurde ihnen ebenso schnell kund, und so rechneten sie, wie solches ebenfalls seit Jahrhunderten geschieht, eins ins andere und hielten ihn wert, wie es sich gebührte. Dass die Frau Jane Warwolf ihr Wort einlöste und ihn ihrerseits in die große Welt einführte, gereichte ihm sehr zum Vorteil. Die Frau Jane kannte die große und die kleine Welt und viele der Mitschüler des Junkers beneideten ihn nicht wenig um diese Bekanntschaft und Freundschaft, obgleich er auch viel Hohn und Spott darum zu leiden hatte. Der Oberlehrer Krummholz, bei welchem dem Junker außer der körperlichen auch noch einige geistige Pflege kontraktlich ausgemacht worden war und der beim ersten Auftreten der würdigen Frau ziemlich bedenklich dreinsah, hatte bald nichts mehr gegen ihre Besuche einzuwenden und trat sogar im Laufe der Zeit selbst in ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr. Als der Knabe in den Sommerferien zum ersten Mal nach Haus zurückkehrte, fand er sich in der schönsten Blüte der Flegeljahre dem Faktum gegenüber, das von jetzt an die Farbe und den Lauf unseres Berichtes bestimmt. Und dass er dasselbe unbefangen hinnahm, ohne es in seiner ganzen Bedeutung zu verstehen und ohne weiter darüber nachzudenken, versteht sich wohl von selber. Er kam nach Haus und fand die kleine Antonie Häusler in das tiefste Vertrauen und die innigste Zuneigung des Fräuleins Adelaide von Saint-Ouen aufgenommen. Die Sache war aber in der Art zugegangen, dass selbst der Chevalier und die gnädige Frau, obgleich sie in mancher stillen Stunde den Kopf darauf schüttelten und die Stirn rieben, nicht einen einzigen wirklichen Grund zur Verwunderung auffinden konnten. Überreich an den schönsten Verheißungen war der Frühling am Fuße der Harzberge erschienen, und was der Frühling versprochen hatte, das erfüllte der Sommer im reichsten Maße. Wir haben bereits im vorigen Kapitel erzählt, in welcher Weise das Kind im Siechenhause die düstern wie die sonnenhellen Tage zu benutzen wusste und welche Schätze es von jedem Streifzug der alten Pflegemutter heimbrachte. So voll von Blumen, Licht und Wohlduft war die elende Hütte seit Menschenaltern nicht gewesen. Mit rührend listigen Sprüngen folgte das Kind dem leise lachenden Wandel der Natur, und keine Knospe konnte sich entfalten am Bach, am Waldrande, im Gebüsch und auf den Wiesen von Krodebeck, die es nicht vorausahnte, im Traume sah und am Tag pflückte, um sie liebkosend der Greisin in den Schoß zu werfen. Alles freudige Leben des Jahres schien sich dichter an das alte, verwahrloste Haus zu drängen. Über den Zaun des Kirchhofs quollen die Blüten der Holundern und Goldregenbüsche auf das morsche Dach. Dem Efeu und dem wilden Wein ließ sich nicht wehren, und die Vögel sangen zu Scharen auf dem First, setzten sich auf die Fensterbrüstung und hüpften vertrauter als je über die Türschwelle. »Es ist ein Wunder, wie schön es auf der Erde ist«, sagte Hanne Allmann an jedem neuen Morgen. »Ach, ich habe nicht gewusst, wie leid es einem ums Fortgehen sein könne. Ja, das klingt im Sinn und flimmert vor den Augen und summt im Ohr. Wüsste ich nur, was mir noch im Ohr poltert. Das ist, als schaufelten sie die ersten Schollen auf einen Sarg, als polterte ein Karren über den Knüppeldamm.« Ja, wäre Diane hier, die könnte ich fragen. Denn sie hat manch ein gutes Mittel gegen mancherlei Gebristen. Aber den Ton könnte sie doch nicht bannen. Da kommt das Kind aus der Schule mit den hellen Schweißtropfen vor der Stirn. Es sagt, und die Leute sagen, es sei ein heißer Sommer. Aber die alte Hanne friert's bis tief in die Knochen. Freilich, die Jungen haben eine Sonne und die Alten haben eine. Und es bleibt doch ein und dieselbe. Die Reichen haben ein Leben und die Armen haben ein Leben. Und es ist doch ein und dasselbe. Oh, wie viel hat der Mensch zu bedenken, wenn er so alt geworden ist wie ich und in der letzten Stunde eine Hand einen Laden aufwirft in einer dunklen Kammer. Ach, die Sonne, die Sonne. Ich habe sie so lange, lange vor der Tür und nun ist's mir, als hätte ich niemals darauf geachtet. »Du«, sagte das Kind, »der Schulmeister hat gesagt, hier hätten blinde Heiden gewohnt, wo wir jetzt wohnen.« Blinde Heiden, arme Leute vor 1000 Jahren. Davon habe ich auch vernommen, aber es ist lange vor meiner Zeit gewesen. Und nachher haben große Könige regiert, die hat man Kaiser genannt und Sachsen hat man sie genannt. So stehen sie aufgeschrieben. Sie haben ihre Burg dort an den Bergen gehabt, aber sie haben bis nach Rom hinunter regiert. Das ist ein Land, da ist immer Sommer. »O Herrgott«, seufzte die Alte. »Jawohl, und die Apfelsinen wachsen da. Die habe ich in Hamburg gesehen, aber der Schullehrer weiß nichts. Wäre Hennig hier, der sollte uns mehr von den Kaisern und dem Römerland und den Apfelsinen sagen. Toni, ich bin gar nicht zur Schule gegangen, das war zu meiner Zeit noch nicht. Ich bin auch hier gesessen wie ein blinder Heide und weiß von nichts.« »Ja, die Jane Warwolf, die ist in der Welt herumgekommen, doch nicht bis in die Sommerländer, und die sagt, ich hab's gut gehabt. Gut gehabt, und vielleicht ist's so, wenn ich es nur recht verstände. Ich verstehe nichts, und nun bist du gekommen, mein Kind. Das Jahr ist so schön, und ich habe eine so große Freude und eine so große Angst. Weißt du denn, wie ich's meine? Ach ja, das ist, wie wenn mir der gute Herr vom Hofe und das gnädige Fräulein begegnen. Da habe ich auch Freude und Angst zugleich. Heute aber ist mir das gnädige Fräulein allein begegnet und hat mich am Ohr gezogen. Da bin ich ausgerissen, und deshalb bin ich so heiß. Wenn ich dem guten Herrn begegne, will ich's ihm klagen. O Himmel, tu das nicht, Kind. Hast du denn gar keine Furcht? Nein, weshalb sollte ich mich fürchten? Fragte Antonie dagegen. Ich habe immer Furcht gehabt, mein ganzes Leben lang. Jetzt bin ich bei dir, nun ist das andere alles vorbei. Hast du mich lieb? Ich habe dich sehr lieb, deshalb fürchte ich mich nicht, denn ich weiß, wohin ich laufen kann, wenn man mir nachspringt. Die Alte bedeckte die Augen mit beiden dürren Händen und sank kümmerlich in sich zusammen. Sie vernahm das Poltern und Rollen deutlicher als je, und als sie die Hände sinken ließ, murmelte sie schreckhaft: »Toni, und wenn ich jetzt auch fortginge?« »Das tust du nicht.« »Doch, wohin?« »Hinaus, hinunter, fort zu deiner Mutter.« »Nein«, rief das Kind mit vollster, lachendster Überzeugung, »das tust du nicht. Über dich sprechen sie lange nicht so schlimm im Dorfe wie über meine Mutter.« Das seltsame Gespräch fand gegen Ende Mai statt. In den ersten Tagen des Juni wurde Hanne Allmann von einer großen Schwäche verbunden mit leisem Fieber und starker Schlafsucht befallen, und schon am 4. Juni konnte sie sich nicht mehr in der gewohnten Weise erheben, um für sich und das Pflegekind den kleinen Haushalt weiterzuführen. Nun hätte es unter anderen Umständen wieder lange Zeit währen können, ehe das gute Dorf Krodebeck und selbst der Lauenhof von diesen Umständen Kenntnis erhalten hätte. Denn die Greisin war schon häufiger schwach und krank gewesen und verlassen geblieben. Man braucht eben nicht auf die Insel Juan Fernandez verschlagen zu werden und dort das Nervenfieber bekommen, um solche Erfahrungen zu machen. Die Frau Adelheid war ein sehr beschäftigtes Weib, und den Herrn Ritter von Glaubigern führte sein Spaziergang doch nicht immer unter dem Fenster des Siechenhauses vorüber. Ohne die Gegenwart des Kindes in der Hütte würde man vielleicht auch diesmal die alte Frau wochenlang nicht an der Tür oder am Fenster derselben vermisst haben und diesmal nicht um ein vergnügtes Wiedersehen mit »Hm« und »Ha« und einigem bedächtigen Kopfschütteln zu feiern. Diesmal würde man zu großem Aufsehen und unter noch größerem Geschrei die Alte zur Mumie vertrocknet auf ihrem Bett gefunden haben. Dann freilich wäre das ganze Dorf samt dem Lauenhof zum Besuch gekommen. Die gnädige Frau würde sich arge Gewissensskrupel gemacht haben und der Herr Ritter von Glaubigern noch ärgere. Aber der Vorsteher Klodenberg hätte doch ziemlich gefasst das kuriose Ereignis zu Protokoll genommen und dieses an die zustehende Behörde abgeliefert. »Sie hat's fast so lange gemacht«, hätte ein würdiger Gemeinderat gesprochen. »Da sollt dem Geduldigsten der Geduldfaden reißen.« Nachher hätte der Pastor Buschmann den Sterbefall in sein Amtsregister eingetragen, um bei Gelegenheit den Totenschein ausstellen zu können. Krodebeck hätte nun auch leider noch die Kosten des Begräbnisses zu tragen gehabt. Dann hätte das Siechenhaus zum ersten Mal seit 50 Jahren leer gestanden und die Geschichte Hanne Allmanns wäre regelrecht zu Ende gewesen, wenn nicht vielleicht Jane Warwolf aus Hüttenroder auf einem Marsch durch Krodebeck einen boshaften Lärm und dem Gemeinderat eine hässliche Stunde gemacht hätte. Vielleicht hätte aber auch Jane Warwolf sich nur für eine stille Stunde in der leeren Hütte hingesetzt, um sich zum ersten Mal seit langen Jahren recht auszuweinen. Das Letztere wäre wohl alles in allem genommen das Passendere gewesen. Die alte Hanne sandte auch jetzt das Kind nicht selber zu den Freunden auf dem Gutshofe. Sie hatte eine gewaltige Meinung von sich und hielt fast zu viel auf das, was sich schickte. Vielleicht war es aber auch nur der Instinkt des lieben Viehs, der sie verhinderte, um Hilfe zu rufen. Für solch ein armes Tier schickt es sich eben nur bei keiner Gelegenheit und selbst beim Sterben nicht einen unnötigen Lärmen zu machen. Also sagte Hanne Allmann zu Antonie Häusler, »Ich weiß nicht, was das mit mir ist. Ich bin krank. Doch ich meine, so wohlauf bin ich in meinem Leben nicht gewesen.« »Aufstehen kann ich nicht, um uns die Suppe zu kochen. Im Schrank liegt ein Brot für dich und ein Beutel mit trockenen Birnen im untern Fach. Einen Groschen habe ich auch in meiner Kleidertasche. Den such und lauf ins Dorf um Milch. Sag aber nichts von mir, bring mir nur einen Krug voll frischen Wassers mit.« »Ja, ja, ich weiß alles und bin mit allem zufrieden«, rief Toni und tat, wie ihr geheißen. Sie aß das Brot und die gedörrten Birnen und trank die Milch, die Pflegemutter aber trank das Wasser und fiel aus einem Schlaf in den andern. So ging dieser Tag ganz gut vorbei. Am Abend kroch das Kind in seinen Kleidern ins Nest und die Alte und die Junge verschliefen die Nacht ganz ruhig. Am folgenden Morgen, also am 5. Juni, war das Kind früh auf, allein Hanne Allmann schlief weiter. Toni wusch sich draußen vor dem Hause und kam glänzend zurück, aß den Rest des Brotes und trank jetzt ebenfalls Wasser. Die Alte verlangte nicht mehr nach dem irdenen Kruge, sondern schlief weiter, schlief immer zu, und das Kind saß den ganzen Tag hindurch still am Bette, sah dem Wege der Sonne durch die Stube zu, sah sie am Abend weichen, hatte am Tage einen Schutz vor den Gespenstern am Leben und Treiben auf der Landstraße, am Abend an dem Singen der jungen Dorfleute und fing erst dann an, im Innersten sich unbehaglich zu fühlen, als es wiederum in der vollen Dunkelheit in sein Bett kroch und diesmal recht hungrig. Aber es schlief wieder schnell genug ein, schlief wiederum gesund und traumlos und erwachte erst, als die Sonne hell und hoch am Himmel stand. Das war der 6. Juni. Die Sonne stand hoch und hell am Himmel, es war fast 9 Uhr, als Toni aufrecht auf ihrem Strohsack saß, mit beiden Händen sich fest aufstützte und nach der Pflegemutter hinübersah und horchte. Die Pflegemutter schnarchte, aber auf sonderliche Art. Ihr Kopf lag zurückgebogen und sie hatte die Augen halb geöffnet, doch sah man nur das Weiße, und das war ganz schrecklich anzusehen. »Mutter, Mutter«, rief das Kind, aber es war die eigene Mutter, nach der es nun in seiner plötzlichen, heftigen, zitternden Angst rief. Hanne Allmann antwortete auf den Ruf nicht. Nun stand Toni auf bloßen Füßen neben dem Lager der Greisin und rief auch sie leise mit Namen und streichelte ihr zitternd den dürren Arm. Hanne Allmann antwortete nicht und regte kein Glied. Rückwärts schreitend, im immer heftigeren Entsetzen, zog sich das Kind unverwandt den Blick auf das Bett heftend gegen die Tür, und als es dieselbe erreichte, riss es sie mit Macht auf, warf sie mit einem erbärmlichen Schrei hinter sich wieder ins Schloss und stürzte hinaus aus dem Siechenhause von Krodebeck auf die sonnenbeschienene Landstraße und lief von allen Schauern gejagt dem Dorf und dem Gutshof zu. So kam der erste Schrecken, den Hanne Allmann auf ihrem Lebenswege einem Wesen einjagte, vollständig an das Unrechte. In dem chinesischen Pavillon auf der Terrasse des Gutsgartens aber saß Fräulein Adelaide Clotilde Paula von Saint-Ouen den schönen Morgen und griff jetzt wer genießend. Sie sah das Kind der schönen Marie mit aufgelöstem Haar und vorgestreckten Händen heranstürzen. Sie sah es am Fuße der Treppe, die, wie wir wissen, von der Terrasse auf die Landstraße führt, zusammensinken. Sie beugte sich über die Brüstung der Mauer und rief hinab: »Mädchen, was soll das? Steh auf, geh fort! Du böses Kind, das ist ein dummer, schlechter Spaß. Soll ich hinunterkommen und dir Beine machen?« Und sie kam, als das Kind sich nicht erhob, wirklich hinunter, langsam, grimmig, ernsthaft, porphyrogenita, so sehr als möglich, und wurde 5 Minuten später von dem Ritter von Glaubigern in dem chinesischen Lusthause gefunden, das Haupt Antoniens im Schoß und ihr energisch die Schläfen mit kölnischem Wasser reibend. In dem nämlichen Augenblick erwachte das Kind und rief wimmernd: »Ich bin so sehr hungrig und... zu Hause ist ein Gespenst. Ich weiß mir nicht zu helfen.« 4. Kapitel. Herr Chevalier hatte dann das Fräulein gesagt, zum ersten Mal seit ziemlich langer Zeit wieder einmal das Wort an den Lieutenant richtend. »Herr Chevalier, es scheint mit diesem unglückseligen Geschöpf etwas vor sich gegangen zu sein.« »In der Tat, mein Gnädiges«, hatte der Ritter erwidert und, ohne vorerst das ihm widerfahrene Glück zu würdigen, das Kind auf seinen eigenen braven Armen in das Herrenhaus getragen. Adelaide mit dem Wer in der einen Hand und dem Eau de Cologne-Fläschchen in der anderen war ihm äußerlich höchst unbewegt auf dem Fuße gefolgt und hatte auch den ferneren Hilfsleistungen und Bemühungen um das Kind nur von Weitem durch die Lorgnette zugesehen. Ein wirres Zulaufen aus allen Ecken, Gängen und Räumen des Lauenhofes war geschehen. Die gnädige Frau hatte sich wie gewöhnlich groß gezeigt. Toni Häusler hatte sich allmählich ein wenig erholt und klareren Bericht über die Zustände des Siechenhauses gegeben. Fräulein Adelaide von Saint-Ouen schien ihre Beteiligung an der Sache für vollkommen abgeschlossen zu halten. In eigener Person, doch nicht ohne die Begleitung des Ritters von Glaubigern, hatte sich die Frau Adelheid auf den Weg zum Siechenhause gemacht. Stärkungsmittel, kühlende Säfte, Delikatessen aller Art folgten im Überfluss. Der Pastor Buschmann war unnötigerweise gleichfalls von der Sachlage benachrichtigt worden. Klodenberg war begleitet von einem Mitgliede des Gemeinderates gekommen. Nichts von dem traf ein, was hätte eintreffen können. Hanne Allmann starb wohlversehen mit allen geistlichen und leidlichen Tröstungen unter den Augen sowohl des Staates wie der Kirche und unter der fast allzu regen Teilnahme der gesamten Bevölkerung von Krodebeck. Hanne Allmann erlangte aber ihr Bewusstsein nicht so weit wieder, um das alles genießen, empfinden und würdigen zu können. Sie starb, oder vielmehr sie schlief weiter und hinweg, und selbst der gnädigen Frau und dem guten Herrn von Glaubigern gelang es nicht, ihr noch einen freundlichen Blick abzugewinnen. Eines Tages war sie gestorben, und als eine Woche darauf Jane Warwolf durch das Dorf kam, erschrak sie sehr heftig, als sie an das Fenster des Siechenhauses nach ihrer Art klopfte und niemand antwortete, und als sie die Tür verschlossen fand. Sie ließ ihren Stab fallen und sah um sich, blind und blass. Sie griff mit beiden Händen nach dem Kopfe und rief: »Ist das wahr? Ist das wahr? Ist das möglich? Hanne, Hanne, mach auf! Reg dich, ich bin's, ich, die Jane. Hanne Allmann, ich bin's. Wir kennen einander länger als 50 Jahre und es soll nicht wahr sein. Wie alles Rufen und Pochen nichts geholfen hatte, war sie auf den Lauenhof getaumelt, einer Betrunkenen gleich, und da saß sie dann auf der untersten Stufe der Treppe, die unter das Vordach der Haustür führte, hatte das Gesicht unter der Schürze verborgen, auf die Knie gelegt, und um sie her im gedrängten Kreise stand stumm und angstvoll das Hofvolk, unter welchem auch der Ritter, das gnädige Fräulein, die gnädige Frau und die kleine Antonie Häusler nicht fehlten. Als sie zum ersten Mal aufsah, sagten alle weiter nichts als »O Jane« oder »O Jane, Warwolf«, und dann sagte sie, »Ja, o Jane, das ist so schrecklich, ich weiß nicht, wie mir ist, aber Hanne Allmann, 50 Jahre, 60 Jahre und auf solche Weise vorbei, Tür zu und Fenster zu und alles vorbei, als ob nie etwas gewesen wäre. Ja, guckt alle nur und seht betrübt, es hat sie kein Mensch gekannt und lieb gehabt wie ich, und ihr wusstet alles und habt ihren armen Sarg gesehen, und ich laufe draußen herum in der Welt lustig und grimmig, immer lustig, Tür zu, Fenster zu, alles wie nichts, keinem König kann's grausamer zumute sein. O Herr von Glaubigern, was soll ich anfangen? Sagen Sie mir, was ich anfangen soll.« Da ist der Herr von Glaubigern näher zu dem armen alten Weib herangetreten und hat ihr die Hand gegeben und sie sanft emporgezogen. Der schlimmste Grobian auf dem Lauenhof hat ihr höflich ihren schweren Tragkorb vom Buckel gehoben und die gnädige Frau sämtliches Volk kurz an seine Geschäfte geschickt. Der Chevalier ist allein mit der alten Jane fortspaziert, hat sie zuerst in die Putzstube derer von Lauen geführt, dann auf seine eigene Stube, sodann im Verlauf des Tages nach dem Kirchhofe, hat auch einen Boten an den Gemeindevorsteher um den Schlüssel zum Siechenhause geschickt und hat am Abend, als die Sonne untergehen und die Vagabundin unter keiner Bedingung auf dem Lauenhofe und in Krodebeck übernachten wollte, sie auf den Weg gebracht, ihre Bergen zu. Die Sonne ist recht schön untergegangen und hat die zwei Alten auf der Höhe des Weges freundlich genug bei ihrem Scheiden angeblickt. »Glück auf, Herr Glaubigern«, rief da Jane Warwolf, »ich will nie vergessen, was Sie heute an mir getan haben. Sie haben recht in allen Dingen, so altes Volk wie wir sollte wahrhaftig das Sterben leichter nehmen als das Leben. Wenn es nur nicht gegen die Natur wäre. Das weiß der liebe Gott, was für eine gottsjämmerliche Plage man an sich selber hat. Die ganze übrige Welt macht einem nicht halb so viel zu schaffen. Ja, freilich weiß ich es recht gut, dass der Herrgott auch aus ihnen ein Armtier gemacht hat. Aber die Hände will ich ihnen küssen für ihr tapferes Liebesherz, wenn sie es verlangen. Und was die Hanne Allmann anbelangt, so hat die es sicher jetzt gut. Der langt niemand mehr mit Krallen und Klauen in ihre Ruhe hinunter. Schön und zufrieden, sagte mein Vater, wenn er die Klappe vor seinem Bergwerk schloss und die Einnahme auf 5 Silbergroschen gestiegen war. Und was das Kind anbelangt, so, die Gnädige hat nichts dagegen, dass es auf dem Hofe bleibt, unter der speziellen Obhut der Mamsell Molkemeier, die eine sehr respektable Dame ist. Auch das gnädige Fräulein scheint glücklicherweise nichts dagegen zu haben, und so brauchst du dir deswegen weiter keine Sorgen zu machen, Jane. »Sehen Sie nach dem Rechten, so ist mir alles recht, Herr von Glaubigern, und es wäre mir um der Hanne willen lieb, wenn das Geschöpf nicht verkäme und verwahrloste. Es hat der Alten gut getan in ihren letzten Tagen, und das soll ihm in alle Ewigkeit hinein vergolten werden. Dafür würde ich es im Notfall oben auf meiner Kiepe durch die Welt tragen. Ja, die Hanne. Es ist nicht auszudenken, dass sie da unten liegt und dass ich jetzt fortgehe und weiß, dass ich nicht mehr anzuklopfen brauche an ihrem Fenster. Wären die alten Berge dort nicht, ich glaube, das Himmelszelt fiele doch noch heute Abend über mich, so wenig traue ich mich jetzt im flachen Land. Die ganze Welt ist anders geworden seit heute Morgen. Wie ein gejagt Kind muss ich laufen, um zu meinen Bergen zu kommen. und der Tau fällt auch. Kehren Sie um, Herr Glaubigern, ich muss laufen. Von allen Seiten schreit das platte Land auf mich ein. Das weiß ich leider wohl, dass du wie blind und toll in die Nacht hineinrennen wirst, rief der Chevalier. Jane, Jane, nimm dich zusammen und sei ein vernünftig Weib. »Wie blind und toll, wie blind und toll«, murmelte die Alte. Dann wendete sie sich plötzlich, rief mit lautem Schluchzen, »Glück auf, Herr Glaubigern«, und ging fort mit weiten, doch nicht wie sonst sicheren Schritten. Der Chevalier hat noch lange Zeit gestanden und ihr nachgesehen, mit diesem Geschick auch das Seinige im Busen bewegend, denn auch ihm war es im Verlauf seines langen und gar kümmerlichen Lebens sehr oft zumute gewesen, als schreie alles Land rings um ihn her auf ihn ein. Hanne Allmann war begraben und Toni Häusler hatte auf dem Lauenhof ein Unterkommen gefunden. Im Dorfe schwatzte man viel über das Letztere, aber glücklicherweise brauchten die Leute, auf welche das Geschwätz hinausging, sich am wenigsten darum zu kümmern. Mamsell Molkenmeier hatte die Kleine gern unter ihre spezielle Aufsicht in der Milchkammer genommen, der Ritter behielt sie mit dem größten Wohlwollen im Auge, die Gnädige sah scharf, aber durchaus nicht unfreundlich auf das arme, heimatlose Wesen, und das Gnädige sah mit immer seltsameren Blicken auf es. Das gnädige Fräulein hatte seit jenem Tage, an welchem sie fürs Erste so unwiderruflich mit dem Chevalier brach, aus ihrem Leben eine Wüste gemacht, unübersehbar nach allen vier Himmelsgegenden hin, graufarbig, schwül und mit Picadillo als einzigem lebenden Wesen darin. Aber was am Ende war Picadillo in der Sahara? Ein schwärzlicher, hin- und herhüpfender Punkt auf einem Riesenbettlaken. Er machte die Landschaft doch nur ungemütlicher, unbehaglicher. Adelaide von Saint-Ouen fühlte zu groß, um die Lücke, welche der Junker Hennig in ihrem Busen gelassen hatte, vollständig durch ihren Schoßhund ausfüllen zu können. Sie fühlte zu stolz, um ihrer Verlassenheit durch erhöhte Unliebenswürdigkeit am Busen eines Mannes Luft zu machen, den sie verworfen hatte. Sie fühlte sich auf Toni Häusler reduziert, und man konnte gerade nicht sagen, dass die Existenz des Kindes dadurch im Anfang anmutiger gemacht wurde. Die Zuneigung begann unter fortwährendem Tadeln, Ohrzupfen und in den Weg fahren. Die Tochter der schönen Marie lernte den Schatten, welchen Byzanz auf Krodebeck und den Lauenhof warf, kennen, wie ihn Meister Hennig und der Herr Ritter von Glaubigern kennengelernt hatten. Es ist ein Jammer, keine Katze spielt Ärger mit der Maus als das Gnädige mit der armen Kreatur, sagte die Mamsell Molkemeier. Sie sollte doch an der Mutter genug gehabt und getan haben, sagte die gnädige Frau. Der Ritter von Glaubigern sagte gar nichts. Ein Schrei der Überraschung aber ging über den Lauenhof, als an einem Sonntagmorgen Toni Häusler in einem seidenen Röckchen erschien und zwischen Lachen und Weinen erzählte, das gnädige Fräulein habe sie auf ihr Zimmer geführt und ihr den Staat unter Verabreichung von zwei tüchtigen Ohrfeigen, auf jede Backe eine, sagte Toni, angelegt. »Es ist der Rest von einer alten Fahne ihrer Mutter«, rief die gnädige Frau. »Ich kenne es genau. Von dem Übrigen hat sie vor Jahren der Marie eine Jacke gemacht. Ach, du himmlischer Vater, jetzt geht auch das liebe Leiden von Neuem an.« Der Ritter von Glaubigern sagte gar nichts, aber er nahm das Kind ebenfalls mit auf sein Zimmer und fing an, ihm in verschiedenen guten Dingen Unterricht zu geben, jedoch ohne diesmal den Amos Comenius zu Hilfe zu nehmen. Dass dieser Eingriff des Chevaliers dem Fräulein sehr kränkend erschien, muss jedermann einsehen. Adelaide Clotilde Paulard von Saint-Ouen holte ihrerseits die Antonia auf ihr Zimmer, um die schlechten Eindrücke so nachdrücklich und schnell als möglich zu neutralisieren. Die gnädige Frau schlug die Hände über dem Kopfe zusammen, aber der Ritter rieb die seinigen sehr heiter aneinander und sprach, »Frau Adelheid, diesmal gewinnen wir den Sieg auf der ganzen Linie. Dieses Kind ist zu unser aller Segen auf den Hof gesendet. Verlassen Sie sich darauf. Und Frau Adelheid, verlassen Sie sich auch auf mich. Wir werden hier ein Wunder erleben, wenn wir es erleben.« »Ich will es wünschen, lieber Alter«, sagte die Gnädige mit einem tiefen Seufzer, »aber erinnern Sie sich, an der Marie wollte das Fröhlein gleichfalls ein Wunder tun, und wir haben es erlebt, was daraus geworden ist.« »Auf meine Ehre, der Fall wird sich nicht wiederholen«, rief der Chevalier mit einem Nachdruck in Stimme und Gebärde, vor welchem selbst die Frau Adelheid von Lauen betroffen zurückwich. Als der Junker Hennig zum ersten Mal von der Schule heimkam, hatten die Einwirkungen des Ritters und des Fräuleins auf seine kleine Spielkameradin in vollstem Maße begonnen. Mit seltsam veränderten Augen sah sie schon in eine neue Welt. Während der Meister Hennig, wie wir bemerkten, durchaus nichts Verwunderungswürdiges in den neuen Zuständen fand. Er hatte wichtigere Dinge im Kopf und lebte ja noch in dem glücklichen Alter, in welchem man das Außergewöhnlichste als das Selbstverständlichste nimmt und eigentlich nur dann überrascht wird, wenn sich das Mirakelhafte in das ganz Gewöhnliche, Alltägliche auflöst. Er trug nunmehr auch eine rote Mütze und kam munter in Begleitung des Pastoren Franz auf dem Hügel an, von welchem man zuerst den spitzen Kirchturm von Krodebeck zu Gesicht kriegt. Es war gegen Abend und der Marsch durch den heißen Sommertag ziemlich anstrengend gewesen, aber das Herz des wackeren Jungen war leicht und vergnügt genug, während das seines Begleiters mit etwas bänglicheren Gefühlen dem Vaterhause entgegenschlug. Das Sündenregister des Pastoren Franz, auf welchem übrigens die Unterlassungssünden am schärfsten hervortraten, war diesmal nicht klein und der Arm des Herrn Pastors unter Umständen nicht schwach. Je mehr Henning vorwärts trieb, desto trübseliger schlich sein Wandergenosse einher. Je mehr Lust zum Jauchzen und Jubilieren der eine verspürte, desto mehr Neigung zum Heulen und Zähneklappern verspürte der andere. Bedenkliche Visionen von einem nicht in den Teichen Krodebecks gewachsenen gelben Röhrchen tanzten vor seinen wässerigen Blicken, und er trug sehr schwer an seinem Ranzen, in welchem auch der Bericht über sein ethisches und intellektuelles Verhalten neben der Notiz steckte, dass man ihn, den Träger, keineswegs schon in der Oberquarta brauchen könne, und dass man in Halberstadt wenig Hoffnung habe, ihn jemals, wenigstens sicherlich nicht vor dem 40. Jahr in derselben gebrauchen zu können. Franz Buschmann begriff durchaus nicht, weshalb Hennig so eile, um nach Hause zu kommen. Er erklärte, ihm liege nicht das Geringste an dem albernen Dorfe, und am liebsten werde er auch jetzt noch umkehren, um auf jeder beliebigen Wüsteninsel ein glücklicheres Dasein zu führen und wenigstens dort seinen eigenen Willen zu haben. So warfen beide Knaben recht lange Schatten über die Felder, als sie an den Rand jenes Gehölzes gelangten, in welches der Kobold aus dem Siechenhause, vor dem den Junker zu so argem Schreck und Ärger des Fräuleins von Saint-Ouen entführt hatte, um ihm Reinecke des Fuchses Wohnung zu Malapartus zu zeigen. Und siehe, wer wandelte jetzt zuerst den heimkehrenden Söhnen des Tals auf den Gefilden der Heimat entgegen? Der Chevalier Karl Eustach von Glaubigern sowie Fräulein Adelaide Clotilde Pollard von Saint-Ouen. Und zwischen den beiden Alten schritt Antonie Häusler, die Tochter der schönen Marie, das Kind aus dem Siechenhause, der Kobold aus dem Kuckelrucksholze, ganz zierlich und ohne die allergeringste Koboldhaftigkeit einher, und alle drei freuten sich sehr der glücklichen Begegnung, jedoch ohne außergewöhnliche Ekstase. Das Fräulein hatte einen Ersatz für die Bedürfnisse ihres Herzens gefunden, und der Herr Ritter war zu gescheit, um in diesem Augenblicke seine Genugtuung darüber zu laut werden zu lassen. Im Inneren sang sein Herz freilich sehr, und zwar aus dem tiefsten Inneren des Fundamentalsatzes vom zureichenden Grunde. Ganz zierlich reichte Toni Häusler dem Spielgesellen die Hand und sagte »Guten Abend, Buschmann« und verkroch sich scheu hinter den Ritter, welcher beide Knaben auf die Schultern klopfte und sprach Da seid ihr also wieder. Sehr schön, sehr erfreulich. Nun, ich hoffe, wir werden recht vergnügte Wochen miteinander verleben. Das hoffe ich auch, sprach das gnädige Fräulein. Übrigens, mein lieber Hennig, ist Peccadillo seit deiner Abwesenheit nicht mehr daran gewöhnt, am Schwanz in die Höhe gehoben zu werden. Ich bitte dich dringend, dieses in Zukunft zu unterlassen. Beschämt ließ der Junker den Köter fallen. Mit zornigem Gebell verkroch sich Peccadillo hinter seiner Herrin und der Chevalier setzte nun doch alle Vorsicht beiseite und rieb sich so befriedigt die Hände, dass ihn nur ein sehr wohlwollender Dämon vor großem Schaden und vielen Verdrießlichkeiten bewahren konnte. Im Triumph stieg jetzt die Gesellschaft zum Dorf hinunter. In diesem Triumphzuge aber agierte der Pastorenfranz den gefesselten barbarischen König, die Fürstin Zenobia oder sonst eine jammergeschlagene antike Persönlichkeit trefflichst durch hängende Lippen, gesenktes Haupt, schwankenden Fuß und verstockt trotzig wütigen Blick, und zwar ohne den geringsten Kunstaufwand. Der Empfang auf dem Lauenhofe entsprach dann freilich nicht ganz der Feierlichkeit des Moments. Die gnädige Frau bezeigte nicht die mindeste Lust, dem heimkehrenden Sohne einen Lorbeerkranz auf die Stirn zu drücken. Im Gegenteil, sie fuhr, ohne sich im Mindesten gerührt oder begeistert zu zeigen, in ihrer Arbeit, nämlich im Brotkneten, fort, reichte dem Sohne nur einen mit Mehl und Teig bedeckten Finger und sagte: »So, da bist du also wieder, Junge. Na, da wird die ruhige Zeit wohl wieder fürs Erste zu Ende sein. Na, es ist gut. Marsch hinein und lass dir von der Mamsell Molkemeier ein Butterbrot geben. Nachher wollen wir eine Stunde früher zu Nacht essen, dass du doch merkst, dass du zu Hause bist.« Der Gruß war doch auch römisch und solide, und der Junker merkte es in der Tat bald, dass er zu Hause sei. Nur ein wenig ungewöhnlich erschien es ihm, dass ihm die kleine Antonia Häusler in die Speisekammer folgte, aber auch der Ritter von Glaubigern und Fräulein Adelaide gingen mit, und dies hielt die Sache im alten Gleichgewicht. Nach dem Abendessen in der Gartenlaube wurde der Ranzen des jungen Scholaren einer genauen Prüfung unterworfen, und der Chevalier nahm mit großem Ernst und vieler Würde die Zeugnisse der Halberstädter Scholaren entgegen, schüttelte nicht wenig das Haupt und sprach zuletzt mit etwas zögernder Wehmut: »Es hätte auch schlimmer ausfallen können.« Auch der Koffer des Junkers langte am nämlichen Abend an und wurde ebenfalls ausgepackt. Er enthielt den geleerten Apparat sowie die Wäsche und Kleidungsstücke des Meister Hennig und gab Anlass zu einer heftigen Szene, und zwar zwischen dem gnädigen Fräulein und dem heimgekehrten jugendlichen Ungeheuer. Zu dem geleerten Apparat gehörten natürlich auch die blauen Hefte des Knaben, und in dem ersten derselben, welches dem Fräulein in die Hände fiel, fand sie auf der ersten Seite eine ausgezeichnet gelungene, aber sonst keineswegs schmeichelhafte Federzeichnung, sie selber darstellend mit Peccadillo unter dem Arm und ihrem Namen samt einigen bodenlos frechen Notizen über ihren Charakter, ihr Alter und ihren jungfräulichen Stand zu Füßen. Mit einem Schrei der Entrüstung ließ Adelaide von Saint-Ouen dieses schändliche Pasquill aus den Händen fallen, schauderte im Innersten zusammen, brach mit einem nicht unbedeutenden Teil ihrer Vergangenheit, indem sie sich erhob, ihrem früheren Goldsohn die nachdrücklichste aller Ohrfeigen versetzte und zu Bett ging, nachdem sie ihn einen Flegel ersten Ranges geheißen hatte. Nachdem hierauf auch der Junker, und zwar in ziemlich kläglicher Stimmung, zu Bett geschickt worden war, sagte der Herr Ritter von Glaubigern nichts weiter als: »Sehen Sie wohl, Frau Adelheid?« Und die gnädige Frau erwiderte mit sehr munterer und befriedigter Miene: »Ja, wohl sehe ich, alter Freund, und dass Sie wieder einmal recht haben, sehe ich gleichfalls.« Nun, so wollen wir auch das kleine Mädchen fürs Erste unter dem Schutze der Mamsell Molkemeier ruhig schlafen lassen. »Ja, ja, so sind die alten Jungfern und Junggesellen«, lächelte die Gnädige. »Ohne ein Spielzeug, trotz Mistax und Peccadillo, geht's nun einmal nicht. Na, ich mängeliere mich in nichts. Gute Nacht, Glaubigern.« Der Chevalier erhob sich ebenfalls und küsste der Frau von Lauen die Hand. Was er nur dann tat, wenn er mit ihr und sich in der Tiefe seines guten Herzens so recht zufrieden war. Aus dem Fanghause hat man in dieser nämlichen stillen und milden Sommernacht immer von Neuem sich wiederholende, eigentümlich klatschende Töne vermischt mit einem immer von Neuem beginnenden Zetergeschrei und Jammergeheul vernommen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. April 2024.